29. Kapitel. Die progressive Revolution. Warum ist Offenheit die Tugend der Zukunft? Früher war alles schlechter. Stellen Sie sich vor, ein Flüchtlingsheim wurde angegriffen und ein Politiker beschwert sich danach über den ungebremsten Zustrom der Fremden, ohne dabei die Täter mit einem Wort zu erwähnen, während sein Parteikollege hinzufügt: Wir brauchen eine neue Mauer, weil die Fremden uns überschwemmen. Andere sagen: Wenn ein paar Juden meckern, dann machen wir doch kein Gesetz gegen die Auschwitz-Lüge. Die Erinnerung an Auschwitz sollte in der Versenkung oder Versunkenheit verschwinden. Und allen Toten des Krieges, also auch SS-Männern, gebühre die gleiche Ehrfurcht. Wer jetzt hofft, dass diese Partei niemals an die Macht kommt, wird überrascht sein. Sie war schon in der Regierungsverantwortung und ist es heute erneut. Die Zitate stammen von Mitgliedern der CDU-CSU-Fraktion aus den Jahren 1987 bis 1992, von Herbert Helmrich, Bernd Seite, Theo Weigel, Franz Josef Strauß und Alfred Dregger. Die Union hatte, so damals Heiner Geißler, ein klares Feindbild: die Kiroyal Society aus intellektuellen und reichen Stadtbewohnern. In den Augen der Konservativen war Linksgrün zwar nicht versifft, aber immerhin igitt, wie der Spiegel im Jahr 1987 schreibt.